Reflexion. Notwendigkeit und Achtung. Wenn es eine Sache geben kann, welche für alles erforderlich sein wird, dann wäre das eine Glaubwürdigkeit des Menschen. Diese kommt zuvorderst bei uns, noch vor einem in einen anderen Menschen gefassten Vertrauen. Sie hat also bereits einen echten Rang bei uns eingenommen. Glaubwürdigkeit kann ein Mensch erlangen. Dazu wird er in seiner Art wirklich, einfach und aufrichtig sein müssen.